Sehen, mit welcher Ruhe, welcher Resignation und vielleicht sogar insgeheimer Erleichterung die Menschen ihrem eigenen Verschwinden zugestimmt haben. Aber hören Sie selbst. Es geht im Folgenden um vier Menschen, die wohl auch mit Ihnen etwas gemeinsam haben. Sie streben nach Glück und haben den Faden verloren. Sie bekommen vielleicht, was sie wollen, aber nicht, was sie brauchen. Möchten Sie auch wieder mitreden können und Ihre Freundin mit einem netten Spruch unserer Klügsten überraschen? Kaufen Sie das Literaturupdate E-Light. Erfolg ist Wissen hoch Leidenschaft. A gleich A. Von Barock bis Modern ist für jeder etwas Passendes dabei. Ich bin voll auf Honeybee, Alter. Alter, wo hast du es klar gemacht? Ich habe den neuen Honeybee-Extract am Netz geordert. Ey, das ist eine geile Sache, ey. THC-Gehalt, der steigt um 80%, Alter. Das glaubst du nicht. Pervers, Alter. Ey, auf jeden, ey, muss ja auch mal gehen. Alter, dicker als dicke Titten, ey. Kannst du mir das auch irgendwann mal klar machen, Alter? Ey, ich guck dich an, mein Freund, Alter. Bist du gerade voll am Optik-Schieben oder was geht mit dir? Auf jeden, Alter. Ich mach dir das klar. Alter. So ein Farbflash. Aber ich sag dir eins, ey. Das Teil war nicht gerade billig. Alter, Geld ist kein Problem, weißt du. Ich hab so viel Pada gerade. Ich hab Armjig-Jog und Para-Jog, Alter. Ich denk mir jeden Morgen, ey, ich kann meinen Schwanz vergolden lassen, wenn ich aufstehe, Alter. Aber weißt du, ich scheiß auf Goldketten und den ganzen Kacke, Alter. Weißt du, ich schmeiß lieber mit Identity-Shit um mich. Das ist, was jetzt geht, Alter. Ey, du bist voll fett, Alter. Ey, du bist der Man, ey. Nicht so wie Adnan, ey. Der ist jetzt voll auf Hartz 5.1 abgestürzt. Und seine Perle, ey, die ist jetzt auch weg, Alter. Adnan ist doch Opfer immer gewesen, Alter. Guck ihn, der hat noch eine Woche 5.1, Alter. Er ist Game Over, Mann. Keine Sau wird ihn mehr kennen, Alter. Alter, siehst du da hinten, Chicky, die Check-Abteilung? Lass mal rübergehen, Alter, weil da werde ich richtig abgehen. Da wird es zur Sache gehen, Alter. Und ich schwör's dir, danach wird es für dich eine Ehre sein, Alter, mit mir abzuhängen. Weißt du, ich feature dein Arschloch, Alter. Ich bomb dein Arsch wie Monsterbass, Alter. Auf, Alter, da. Lass uns gehen, Mann. Guten Morgen. Hast du was Schönes geträumt? Warum fragst du mich das immer? Ich sag doch immer das Gleiche. Ich träume nicht. Dann wird's dir gefallen, da bin ich mir sicher. Was? Alles Gute zum Geburtstag. Oh. Vielen Dank. Gib mal meine Brille. Consumer Recreation Service. Träumen Sie die Träume Ihrer Träume. Was soll denn das? Das ist eine super Erfahrung. Rike hat mir davon erzählt. Sie hat es selber gemacht. Lies mal. Wir helfen Ihnen, wieder zu träumen. Traum-Support. Ich bin mir sicher, dass es dir gut tut. Ich sträub mich doch gar nicht. Versprichst du mir, dass du hingehst? Fühlen Sie sich oft einsam und sitzen frustriert in Ihrem Cyberparadies? Das muss nicht sein. Für alle, die Ja zur Familie sagen wollen, bieten wir das All-in-One-Family-Values-Paket. Wenn altbewährtes Visionen und Zukunft schafft. Denn nichts geht über ein Kinderlächeln. Diese Woche für nur 129 Credit Points. Ey, Mann, was liegt hier rum? Wie krass ist das? Guck mal da unten, das rote wo Teil. Denn, Mann? Ah, da unten im Regal, Alter, wie pervers. Hast du es gesehen? Ach so, ja. Ja, Mann, Alter, aber weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt geht's richtig zur Sache. Ich werde mir jetzt heute ist der Tag, Hassan, Alter. Heute ziehe ich mir das Ultimate Checker Deluxe Package, Mann, Alter. Geil, mit Alter. Mit allen Upgrades, weißt du, ein Paket, Alter. Und danach, Alter, weißt du, was ich dann bin? Dann bin ich Mr. Double Impact Body and Brain, Alter. Ja, genau, ey. Das glaubst auch nur du, ey. Du hast überhaupt keine Credit Points. Was hast du gesagt, Alter? Chill doch mal ab. Ich hab keine Credit Credit Points oder was? Ich hab gesagt, Alter, mein Cashflow ist unbesiegbar. Ich bin der stärkste heute, Alter. Ich kann doch machen, was ich will, ey. Du bist die arme Sau, Alter. Was kann ich dafür, wenn deine Economy scheiße ist, ne? Ey, du solltest froh sein, Wichser, dass du mir rumhängen kannst heute, Alter. Weißt du, bist du arm? Ey, jetzt, Mann, pass mal auf. Chill ich mal erst hier, ey. Das ist nur ein kurzes Tief, Mann, ey. Lass mal erstmal die Upgrades checken hier, ja? Alter, Mercedes, ne? Aber du brauchst es gerade, Alter. Weißt du, sagst du mir so eine Scheiße und du hängst hinterher, du Opfer. Hier. Was liegt da? Da ist es doch für dich, das Upgrade deines Vertrauens. Hier steht's, Kreuz Köln for life, Alter. Weißt du, wie ich mein? Auf jeden Fall. Das habe ich gesucht. Kreuz Köln Sprachupgrade 5. Für den modernen Gangster, der seine Hut im Herzen spielt. Ey, geil, Alter. Ey, das brauche ich. Guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind. Was kann ich für Sie tun? Ja, danke. Also meine Freundin hat mir diesen Gutschein hier geschenkt. Jetzt wollte ich fragen, ob es nicht möglich wäre. Also ich möchte ihn zurückgeben. Oh. Herzlichen Glückwunsch, der Traumsupport. Exzellente Wahl. Sie können den Gutschein natürlich zurückgeben, das ist überhaupt kein Problem. Aber sind Sie sicher, dass Sie das wirklich wollen? Das Produkt ist wirklich einzigartig und zudem sehr angenehm. Sie müssen zugeben, dass es sich sehr reizvoll anhört. Also gut, aber in einer Stunde bin ich weg. Wenn ich hier durch bin, Alter, dann wirst du mich nicht mehr wiedererkennen, hast du nicht. Ich schwör's dir, Alter, ich bin der upgegradetste Hurensohn, Alter, von allen, sag ich dir, wo die Welt je gesehen hat, ey, der Pimp, Mann. Deine Mutter-Update. Steiger dein Sozialprestige und disse die Mütter deiner Freunde mit den aktuellsten Sprüchen in Grund und Boden. Höheres Ansehen und Respekt garantiert. Deine Mutter kann ich dir auch geben, Mann, weil das Ding hier, das habe ich mir vor 100 Jahren klar gemacht, Mann. dann lass mal hören. Normal lass dich schon, Alter. Check's aus, wie es kommt, Alter. Auf jeden Fall. Nummer 1, krasse Sache. Deine Mutter ist so dumm, die will bei Apple Obst kaufen. Also, was drehen Sie mir jetzt an? Im Grunde genommen geben wir unseren Kunden, was ihnen fehlt. Mhm. Bitte, und was fehlt mir? Man hat herausgefunden, dass Menschen, die träumen, einen gesünderen Schlaf genießen. Speziell auf sie zugeschnitten. Werden wir ihnen die Möglichkeit geben, ihre Träume wieder zu entdecken. Also mein Schlaf ist... Wir machen aus einem unbegehbaren Labyrinth eine Wellness-Oase. Sie werden jeden Morgen mit einem Lächeln auf den Lippen aufwachen. Da bin ich ja mal gespannt. Machen Sie es sich bequem. Ginkgo Biloba oder Zwergpalm? Was? Ach so, ja, egal. Ja, was nicht schlecht, ja, komm, Alter. Machst du noch einen? Machine Gun Rapper, der zweite kommt direkt, alle. Deine Mutter arbeitet auf dem Fischkutter als Gestank. Der war scheiße. Als Schmarrn, ja, den kenn ich auch. Jetzt warte, noch besser, alle. Deine Mutter sitzt in der Mülltonne und singt. It's my life. Yeah, ja, genauso behindert wie Dr. Alban, alle. So wie du auch, ja, genau, ja, hast Mann. Hast du noch einen, oder ja, was? Ja, Logo hab ich noch einen, alle. Ich hab immer viele, alle. Weißt du, guck jetzt, das ist der Überchamp, das Golden Nugget von allen Sprüchen, alle. Achtung. Deine Mutter macht mehr Dreier als BMW, Alter. Yeah, Mann, dick, Alter. Der Bockenschreck, ich hab's dir gesagt. Ich hab dich gewarnt, Alter. Ey, das brauch ich auch, Mann. Ja, Alter, bevor du es brauchst, musst du erstmal ein paar Tacken klar kriegen, Alter. Du hast doch gar keinen Kohle, Alter. Weißt du, du bist ein armes Sauopfer. Es ist nur ein kurzer Test nötig. Kein Problem für Sie. Mhm. Damit machen wir uns ein Bild von Ihnen, um Sie möglichst gut zu beraten. Sind Sie bereit? Sie können vor dem Step-Up-Bereich jederzeit abbrechen. Tut das denn weh? Die meisten Kunden empfinden den Step-Up als sehr angenehm. Lassen Sie sich überraschen und lehnen Sie sich zurück. Beachten Sie die Apparaturen einfach nicht. Ich schließe das mal ganz kurz hier an Sie an. Ja gut, also ich bin gespannt. Antworten Sie auf die nächsten Fragen, Bilder und Eindrücke so schnell wie möglich. Hm, verstanden. Einmal das Sprachupgrade Kreuz Köln 5. Dafür werden Ihnen, Herr Hassan Akca, 5 Credits von Ihrer Karte abgezogen. Vielen Dank für Ihren Einkauf und immer schön abgegradet bleiben. Ja, Mann, ist schon klar. Einmal das Deine Mutter Update und das Ultimate Checker Package Deluxe. Hierfür werden Ihnen, Herr Baby, Samuel Kara, 285 Credits von Ihrer Karte abgezogen. Ja, Mann, der Boss kauft den ganzen behinderten Laden, Alter. Fehlermeldung. Was? Ey, guck mal da, guck mal. Sehr geehrter Herr Samuel Kara, Sie verfügen leider nicht über genügend Credits, um diese Waren zu kaufen. Ihr aktueller Kartenstand beträgt minus 15 Credits. Schwachsinn! Da Ihre derzeitige Identität morgen verfällt, sollten Sie bis spätestens morgen Ihr Creditkonto ausgleichen. Was geht denn hier andernfalls für ein Film, Alter? Sehen wir uns gezwungen, Ihre Identität zu löschen. Vielen Was Dank löschen, für Ihr Alter? Verständnis. Das ist doch Schwachsinn, Alter. Was ist denn hier los? Ja, wie ist? Ich denke, du hast so viel auf Tash, Alter. Was halt ist denn hier Schnauze, los? Du Bastard, Alter. Was auf Tash? Ich hab auch auf Tash, Alter, aber ich hab diese Credits nicht legal klargemacht, Alter. Und jetzt haben sie es verstanden, Alter. Du weißt gar nicht, was das bedeutet. Ich bin im Arsch. Ey, ich muss unbedingt an Kohle kommen, Alter, sonst bin ich kaputt morgen. Sonst kann ich mich eingraben, Alter. Ich werde jetzt den Raum verlassen und dann beginnt Ihr persönlicher Step-Up. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, sich zu entspannen und aufmerksam zuzuhören. Erschrecken Sie nicht, der Raum wird dazu abgedunkelt. An diesen Teil des Produkts werden Sie sich im Nachhinein nicht mehr erinnern. Es hat mich sehr gefreut. Herr Wolf, viel Spaß. Entschuldigen Sie. Warten Sie mal. Ich weiß gar nicht, ob ich... Glauben Sie mir, das wird ein ganz neuer Anfang. Hallo? Wartet bitte mal. Stopp. Ich glaube, ich will das nicht. Hören Sie. Hallo, ich hab. Hören Sie, ich hab's mir überlegt. Ich will das jetzt nicht. Hören Sie, ich möchte das hier nicht. Hallo? Aggression eliminiert Frustration, eliminiert Schmerz, eliminiert Enttäuschung, eliminiert Angst. Schwachsinn. Hallo, ich will. Ich bin. Hören Sie zu, ich will diesen Scheiß hier nicht. Hören Sie sofort auf. Ich möchte. Hören Sie auf, ich möchte abbrechen. Ich möchte genau in diesem Moment abbrechen. Ich möchte nicht mehr. Schluss! Aus! Hören Sie auf! Sehr geehrter Herr Samuel Kara, Ihre Karte wird nun aus Sicherheitsgründen eingezogen. Wir hoffen, was eingezogen? Du kannst doch nicht meine Karte nehmen. Halt die Schnauze, gib meine Karte! Alter, gibst du die Karte? Gib meine Karte jetzt hier sofort, her, oder was? Ist das hier ein Scheiß, oder was? Wir wünschen Ihnen was weitergehen, Alter? Ist Schwerzke, ich nehme euch auseinander. Halt die Schnauze, Mann. Alter, was wir geht ab, du Fotze? Ich mach dich kaputt. Gib meine Karte. Du kannst nicht meine Karte nehmen, Alter. Ohne meine Karte, ich bin im Arsch, Alter. Ich bin zerstört. Gib mir die Karte. Gib mir die Karte, Alter, bitte. Alter, Hassan, halt mich zurück. Ich mach Einzelkampf. Ich zerstör ihn, Alter. Ich brauch die Karte, Mann, Alter. Gib mir die Karte, Mann. Verdammt nochmal, ich. Hören Sie zu, ich will abbrechen. Ich will diese. Gott verdammte Produkt nicht. Sofort abbrechen! Aufhören! Sie wollen unser Produkt nicht? Hallo. Also, sind Sie das? Können Sie bitte mal das Licht. Können Sie bitte das Licht einschalten? Sie wollen unser Produkt nicht. Ich will raus. Ich will hier raus. Und zwar sofort. Kein Problem. Um den Vorgang abzubrechen, brauche ich nur Ihre persönliche ID. Meine ID. Meine ID. 5, meine ID lautet 5, 5, 7, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, gemacht, verdammt nochmal? Was habt ihr mit mir gemacht? Ohne persönliche ID können wir Ihrem Wunsch leider nicht nachkommen. Ihr habt mir meine ID gelöscht. Ich will meine ID zurück. Und zwar sofort. Ohne ID sind wir leider nicht befugt, in den folgenden Vorgang einzugreifen. Schaltet sofort das Licht ein. Wir bitten Sie, sich ruhig zu verhalten. Um die notwendigen Maßnahmen durchzuführen, bitte verhalten Sie sich ruhig. Beginne mit der Eliminierung der Identität 49FGJ5023. Frank Wolf. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Lass mich hier raus! Bitte! eliminiert. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte meinen Mann überraschen. Der hatte den Traumsupport. Ist er denn schon fertig? Seltsam. Der Traumsupport wurde heute noch gar nicht durchgeführt. Sind Sie sicher? Natürlich. Ich habe ihm doch den Gutschein geschenkt. Er heißt Frank Wolf. Frank Wolf. Frank Wolf gibt es viele. Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Wie bitte? Aber er muss da gewesen sein. Er hat mir gesagt, dass er kommt. Auf Wiedersehen. Könnten Sie vielleicht mal kurz nachsehen? Sie haben doch bestimmt eine Liste. Auf Wiedersehen. Jetzt sagen Sie doch nicht die ganze Zeit auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Können Sie mir bitte Auskunft geben? Auf Wiedersehen. Was soll denn der Scheiß? Auf Wiedersehen. Ich möchte jetzt gerne wissen, wo mein Mann ist. Auf Wiedersehen. Sie blöde Kuh, jetzt sagen Sie nicht die ganze Zeit auf Wiedersehen. Scheiße, Mann, Hassan, Alter, du musst mir helfen, Alter. Was soll ich denn machen, Mann, Alter? Wenn die mich morgen löschen, Mann. Alter, da bin ich überhaupt niemand mehr, Alter. Dann bin ich noch gefickter als dieser 5.1-Loser. Alter, bitte, Mann, ey. Fehlen Ihnen auch noch ein paar Credits zur Traumidentität? Belasten ständige Upgrades Ihr Kartenkonto? Lassen Sie diese Sorgen hinter sich. Burgershot kann Ihnen zu einem kleinen Vermögen verhelfen. Ey, Sam, hast du gehört oder was? Vielleicht kriegst du hier dein fehlendes Cash rein. Guten Tag. Sie haben Interesse, 30 Credit Points in nur einer Stunde zu verdienen? Ja, aber was, 30, Alter? Ja, ey, auf jeden Fall, Mann, bitte, ey. Sag's mir, ich mach alles, ich schwör's dir. Der Junge, der macht alles, Mann. Sie bekommen exklusiv von uns einen Burgershot-Jingle auf Ihre Identität abgeloadet, der automatisch stündlich von Ihnen gesprochen wird, egal wo Sie sich gerade befinden. Mann, ey, krass, aber sag mal nochmal, wie ist das Burgershot-Jingle? Sie sagen einfach nur, Burgershot, wir bringen Ihren Hunger um die Ecke, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Unsere Filialen finden Sie in der Thomasstraße, der Bahnhofstraße und auf dem Luisenplatz. Burgershot, wir killen Ihren Hunger zum Killerpreis. Das muss der Typ jede Stunde sagen, oder was? Alter, einmal pro Stunde läuft der Jingle ab und schon sind sie um 30 Credit Points reicher. Joa, aber ey, 30, Alter. Auf jeden Fall. Ey, bevor die mich löschen morgen, Scheiße, ich mach das machen, auf jeden Mann, Fall. Ey, ich leier mir alles drauf, Werbespruch, kein Thema. Ey, gib mir das bitte schnell, ey, bitte. Ich brauch das, Mann. Sie werden Ihre Entscheidung sicher nicht bereuen. Hier mal ein Test. Oh Mann, ey, ich frage mich gerade, was mein Alter dazu noch... Burgershot, ich bring deinen Hunger um die Ecke zu jeder Tages- und Nachtzeit. Meine Filialen findest du in der Thomasstraße, der Bahnhofstraße und auf dem Luisenplatz. Burgershot, ich kill deinen Hunger zum Killerpreis. Irgendwann kriegen wir euch alle. Ein Hörspiel von Christoph Pilsel und Stefanie Heim. Regie: Christoph Pilsel. Regieassistenz: Katrin Beckmann. Sounddesign und Musik: Endrik Peuker. Die Sprecher: Gott, Herbert Dutzig, Samuel, Felix Sattler, Hassan, Daniel Schulz, Frank, Stefan Wey, Freundin, Erika Tomalla, Beraterin, Ute Wieghorst, Kassiererin und Werbestimmen, Stefanie Heim, Burgershot-Mitarbeiter Fabian Russ. Entstanden am Lehrstuhl für experimentelles Radio der Bauhaus-Universität Weimar 2009. Betreut von Andreas Feddersen, Mario Weise und Robert Matejka. Herzlichen Dank an Jean aus Berlin und Rewe. Dos vidania.